Set on Air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit DJ Mütze. Wie du mich anziehst, oh, oh. Und wenn ich dann in deine Augen schau, ja, dann weiß ich's genau, ja, dann weiß ich's genau. Und wenn ich dann wieder zu lange brauch, ja, dann weiß ich's genau, dass ich's wieder versau. Denn ich bin eigentlich viel zu scheu für sowas. Doch wird mich ärgern, wenn ich das heute nicht mag. Ich wollte dich fragen mit deinem Namen. Ich wollte dich. Ich wollte dich fragen, ob du auch allein bist. Ich wollte dich fragen, ob da etwas zwischen uns beiden ist. Ich wollte dich fragen nach deinem Namen. Ich wollte dich fragen, ob du auch allein bist. Ich wollte dich fragen, ob da etwas zwischen uns beiden ist. Ich wollte dich fragen. Ich wollte dich fragen, ob da etwas zwischen uns beiden ist. Noch bei mir. Warum sag ich nicht, lass es sein? Warum hab ich noch deine Sachen hier und sag meinen Freunden, ich bin allein? Warum steh ich manchmal neben mir? Steh ich eigentlich neben dir? Ich hab manchmal Angst, du findest wen und erzählst es mir. Dir grad nicht gut geht und schickst Bilder ohne Grund. Warum bin ich sofort für dich da und weiß eigentlich nicht warum? Ich hab Angst, dass du dich nicht mehr meldest, doch ich würd's dir nie erzählen. Ist schon verrückt, dass wir uns so oft hören und du mir trotzdem fehlst. So

de Janeiro. Komm, lass uns weg von hier, pack deine Koffer, ich sag dir wohin. An die Küste von Rio de Janeiro. Es fühlt sich an, als wäre dieser Ort wie für uns beide bestimmt. Komm mit mir an die Copacabana. Ich tanze für dich wie eine Diva. Die Nächte vergisst du nie wieder. Ich entführe dich mit der Nacht an die Copacabana, hey. Komm, wir beide, wir nehmen den Flieger nach Rio de Janeiro. Wir starten dann einfach heute Nacht an die Copacabana. Gern nach Paris, nach Montreal und dann nach Nachtina, was will nach Europa? An die Copacabana. Ich bin gern noch vorbei, oder Bali, bis in Shanghai, bis Abu Dhabi, aber was will nach Europa? An die Copacabana. Wollte nach Paris und Rom, wollte dir die Welt zeigen. YouTube Money Rich, jetzt kann ich mir die Hotels leisten. Aber dein Plan war schon in Mario. Doch früher reichte meine Kohle gerade mal fürs Kino. Früher hatte ich nicht viel, aber du warst da. Karma, heute zahle ich alles hier in Bar. Ich will alles für dich tun. Bin da, wenn du mich brauchst, andere gehen feiern. Du bist lieber abends auf der Couch. Kopfkino, ich kauf den Moskino. Und heute Abend stech ich zu wie ein Moskito. Ich war noch nie in New York, war noch nie auf Hawaii. Aber Baby, du meinst. Komm mit mir an die Copacabana. Ich tanze für dich wie eine Diva. Die Nächte vergisst du nie wieder. Ich entführe dich heute Nacht an die Copacabana, hey. Wir beide, wir nehmen den Flieger nach Rio de Janeiro. Wir starten dann einfach heute Nacht an die Copacabana. Ich will nach Rom, nach Paris, nach Montreal und dann nach Nachtina. Was will nach Europa? An die Copacabana. Ich denke gerne vorbei, oder Bali, bis in Shanghai, bis Abu Dhabi. Was will nach Europa? An die Copacabana. Flüster mir ins Ohr rein, für dich will ich gegen alle kämpfen wie bei Fortnite. Weil es sich lohnt, du bist nicht wie die anderen, weil du kein Fußballspieler suchst und Champagner trinkst. Beame mich mit dir auf, Folge 7, hänge Matte zwischen Palmen, da drauf wollen wir liegen. Samba, Latino, Copacabana Vibes und trotzdem mach ich hier den Adler. Albaner Style, will dich vernaschen, als wärst du ein Solero. Fühle mich mit dir wie in der Werbung von Ferrero. War noch nie in L.A. und noch nie in Shanghai, aber Baby, du meinst. Komm mit mir an die Copacabana, ich tanze für dich wie eine Diva. Die Nächte vergisst du nie wieder, ich entführe dich mit der Nacht an die Copacabana, ey. Komm, wir beide, wir nehmen den Flieger nach Rio de Janeiro. Wir starten dann einfach heute Nacht an die Copacabana. Ich will nach Rom, gern nach Paris, nach Montreal und dann nach Nachtina. Was will nach Europa? An die Copacabana. Ich denke gern nach Hawaii oder Bali, bis in Shanghai, bis Abu Dhabi. Ja, was will nach Europa? An die Copacabana. Latte zu spät beim Pilates. Bisschen links, bisschen rechts. Ich trag heute was Scharfes. Ich steige in den Rangy mit Carmen, Tina und Angie. Zum Frühstück ein Champagne bei Bo, Teggy, Vanetti. Auf und ab, wir laufen im Takt mit den Waffen meiner Frau. Ich bin schlau, aber blunt und super mega hot. These bitches could never glaub me, ich kann. Glaub me, ich kann. These bitches could never glaub me, ich kann. Glaub me, ich kann. Du willst ein Buddy? Ja. Dann musst du pushen. Bist du ein Hardy? Ja. Werden sie gucken. Geh ins Jimmy, werde skinny, mach mal raus, eine Show. Wir sind pretty im Bikini, das ist Bauch, Beine, Po. Business Lunch mit bisschen Distanz, reiche Faust und reicheren Mann. Ich bin out of office, guck mich nicht an, das ist Kieger, das Lady Beauty Programm. Schalotten, Bruder, Ladies, yo, hot und shady, das Push. Present fürs Baby hat fast 80 Karate. Auf und ab, wir laufen im Takt mit den Waffen einer Frau. Ich bin schlau, aber blunt und super mega hot. These bitches could never glaub me, ich kann. Sein Buddy, ja, dann musst du pushen. Bist du ein Hardy, ja, werden sie gucken. Geh ins Jimmy, werde skinny, mach daraus eine Show. Wir sind pretty im Bikini, das ist Bauch, Beine, Po. Atme ein, atme aus. Das war noch nicht genug. Push tiefer, komm noch zwei. Gib nicht auf. Verdammt, du machst es gut. Push it. Du willst ein Buddy? Ja. Dann musst du pushen. Bist du ein Hardy? Ja. Werden sie gucken. Geh ins Jimmy, werde skinny, mach da raus eine Show. Wir sind pretty im Bikini, das ist Bauch, Beine, Po. Bauch, Beine, Po. Bauch, Beine, Po. Wir sind pretty im Bikini, das ist Bauch, Beine, Po. mal in einem kleinen Städtchen. Da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra! Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabarberbar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarberbar erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarberbarbaren. In den Folgejahren ließen die Barbaren nach und nach ihr barbarisches Gebaren fahren. Sie waren, behauptete Barbara, fast noch sympathischer als Barbarbarbar. Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen struppigen Barbarenbart. Gar nicht verbart. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde zum Barbarenbartbarbier. Der frisierte den Barbaren sogar den ganzen Kopf in seinem Barbarenbartbarbier. Barbershop, er war zwar ein fürchterlicher Laberkopf, aber der Bart war danach total tipptopp. Darauf luden die Barbaren ihren Bartbarbier fein nach getaner Arbeit noch in die Rhabarberbar ein. Da tranken sie dann gemeinsam an der Bar noch ein Bier, die Rhabarberbarbaren und der Bartbarbier. Und aßen dazu gar jeder Barbarei ein Stück Rhabarberkuchen. Ich glaube, es waren zwei. Ja, da wurden sogar ganz harte Männer nahbar. Und das alles dank Barbaras Rhabarber. Drei Barbaren und der Bartbarbier saßen eines Abends an der Bar bei einem Bier. Da kam die Polizei, ja, wo war's denn hier? Drei Barbaren und der Bartbarbier.

der Engel weg, aber er zerfällt, wenn er endlich kommt. On the dark, on the dark, wo ist dein starker Blick auf Mars? On the Platin, wer hat ihn nicht schwarz? Würde man sagen, dass es mir passt. On the dark, on the dark, immer in Charts, hab einen Vertrag. Viele Platz rein, sie wäre ein. Ich bin on the dark. Scheint ihm komplett in weißes Bild. Du weißt, wie weiß. Da die Leid kommst wieder bei dir kommen. Sonne scheint ihm komplett in weißes Bild. Du weißt, wie weiß. Nach einer Zeit kommst wieder bei dir kommen. Zu viel von damals, du längst auf Mann. Frequenz, selber trunken. Gendance, auch getan. Bewaffnet und senkt, intelligent, gerne ficken. Wir probieren, du willst von mir nieder. Connays, alles im Tag, alles im Tag. Und du bin dort, wo du nicht bist. Erste Liebe bleibt nur die Streets. Macht in der Import mit Oberbeats. Alles im Tag, alles im Tag. Es lacht nicht, vor allem auch Suizid. Noch ein Nied in ihren Augen. Alles im Tag. Versteh mich schon lang nicht mehr, denn dein Herzschlag macht mich tau. Und es sind 7 Tage um, 6 davon ohne dich und weh. 5 Shots und ich hab dich zum 4. Mal gefragt, ob du mir fehlst. 3 Worte ewig nicht gesagt, zweifel noch, ob ich das versteh. Aber eins kann ich dir sagen, für dich lern ich, wie das geht. Sie sagt, ich mag dich, Baby, kommst du heute Nacht mit zu mir? Denn ich friere und ich sag gar nichts, denn ich weiß nicht, wie man ein Herz repariert. Glaub mir, ich hab das nächtelang so gemacht. Herzen brechen, wenn ich wach. Ich weiß nicht, was du bei mir suchst. Ich glaub, ich mag dich, doch ich weiß nicht, wie man ein Herz repariert. Glaub mir. Hey, das ist grad nicht leicht. Und wenn du's nicht weißt, was ich nicht vergessen kann, halt mich wach. Und du fragst, hast du Zeit, wenn du magst, komm ich vorbei. Und vielleicht rettest du mich für eine Nacht. Wir fahren mit dem Uber durch die Stadt. Du flüsterst, dass du mich brauchst. Irgendwo in der Nacht heulen die Sirenen. Ist Magic, was du grad mit mir machst. Ich glaub, ich brauche dich auch. Aber fuck, was ist, wenn du nicht verstehst? Yeah, yeah. Sie sagt, ich mag dich. Baby, kommst du heute Nacht mit zu mir? Denn ich friere und ich sag gar nichts. Denn ich weiß nicht, wie man. Gehört? Gehört! Komm ins Radio mit deiner Kunst. Sputnik Heimspiel. Mir geht es gut, ich atme ein, atme aus, es war nicht immer so. Die Sonne scheint. Ich lass sie rein, wie bei dir fühlte ich nirgendwo. Wie du mich berührst, wie du mit mir sprichst. Es soll immer bleiben, so wie es ist. Ich werde immer da sein, egal was passiert. Will dich nicht verlieren. Mit dir von null auf Liebe, hab nicht mehr dran geglaubt, dass es noch sowas gibt, doch dann bist du aufgetaucht. Mit dir von von 0 auf Liebe. Dich hab ich gebraucht, unendlich viele Sterne. Ich würd alle für dich kauen. Mit dir von 0 auf Liebe, hab nicht mehr dran geglaubt, dass es noch sowas gibt. Doch dann bist du aufgetaucht. Mit dir von 0 auf Liebe, dich hab ich gebraucht, unendlich viele Sterne. Ich würd alle für dich kauen. Mit dir von 0 auf Liebe. Das mit dir ist anders, anders als ich's kenn. Du bist morgen früh noch da, wenn ich neben dir einpenn. Du nimmst mich an die Hand, wenn meine Tage nur vergehen. Ohne dich und deine Farben würde ich immer nur schwach sehen. Wie du mich berührst, wie du mit mir sprichst, bleib so wie du bist. Wie du mich berührst, wie du mit mir sprichst, bleib so wie du bist. Mit dir von 0 auf Liebe, hab nicht mehr dran geglaubt, dass es noch sowas gibt, doch dann bist du aufgetaucht. Mit dir von 0 auf Liebe, dich hab ich gebraucht, unendlich viele Sterne, ich würd alle für dich klauen. Mit dir von 0 auf Liebe, hab nicht mehr dran geglaubt, dass es noch sowas gibt, doch dann bist du aufgetaucht. Mit dir von 0 auf Liebe, dich hab ich gebraucht, unendlich viele Sterne, ich würd alle für dich klauen. Mit dir von 0 auf Liebe. Schlaf unter freiem Himmel ein, berühr die Wolken. Wir trafen uns niemals geschäftlich, nur zum Beizen. Und heute weiß ich, das ist alles, was ich wollte. Und dann fing dieser Sommer an. Fahren Kolonnen durch die Stadt. Meine Jungs halten mich wach. Es wird enden, wie's mit Donnern hat. Wenn man nach Lagerfeuer riecht, ich glaub, ich hab mich durch. Denn dann fing dieser Sommer an. Sonnenbank, little life, sommerlang. Ständig fort, ein Motor und der Schotter tanzt. Schmeiß ein paar Packeln auf den Grill, lass einen heben. Die mit 16, was zwischen uns mal war, ist vergeben und vergessen. Fahren zu Lidl, eine Flasche und wir teilen letzten Schluck. Dann auf Fußball im Lokal, unser Wappen auf der Brust. Selbe Kleinkarte und selber Stammtisch. Und ein paar Jahre nach Allianz. Meine Jungs halten mich wach, es wird enden, wie's begonnen hat. Wenn man nach Lagerfeuer riecht, ich glaub, ich hab mich verliebt.